Navis A2FEN0RDR sind grad in Marsbahn. Ich wiederhole, A2FEN0RDR sind grad in Marsbahn. Ankunft vom fremden Weltallsgegend. Warten Sie auf weitere Anweisungen. Könnt euch Zeit lassen. Wir schweben schwerelos vor die Luke, gucken auf dem Panorama. Olympus Mons, Noctis Labyrinthus, der Heimkehr der Pionieren. Hat bestimmt keiner drauf gewartet, ist ja schon ein paar Dekade her. A2FEN0RDR sind grad in Marsbahn. A2FEN0RDR sind grad in Marsbahn. Damals dachten wir, wir werden Helden wie Cristoforo Colombo, Marco Polo, der Captain Nemo oder Han Solo. In unserem Raumschiff haben wir dann sein System verlassen. Leider Warp-Antrieb verpatzt, hatten wir auf einmal Schiss. Hatten wir was verpasst, waren wie zwei Knirps mit Raumanzug verkleidet, in den Tod aneinander gebündelt. A2FEN0RDR sind grad in Marsbahn. Wir standen mit dem Rücken zur Wand wie ein Rockband. Wir waren kein Guitar Heroes, eher Bonobos, starr vor Schreck. Das war echt wie Star Trek. Deswegen haben wir Apero gemacht, das Problem ganzheitlich betrachtet, haben mit Krimskrams gebastelt. Wieder unterwegs nach nirgendwo, wir waren wie Knaben im Zoo. Wir wussten endlich wie Sokrates, dass wir nichts wussten. Tag aus, Tag ein, Planeten nach Planeten. A2FEN0RDR sind grad in Marsbahn. Warten Sie in die Lücke. A2FEN0RDR, wir verlassen den Marsbahn.